Nur trugen die Khmer Standarten mit Pfauenfedern und Gurte kreuzweise um die Brust und die Cham, einen Wams zum Lendenschutz, eine Magnolienblüte am Helmknauf und ihre Banner waren mit Fransen besetzt. Und doch, näherte man sich ihnen, sah man, dass die Gesichter der Krieger individuelle Züge trugen, mit kleinerer oder größerer Nase, breiterem oder schmalem Mund, weniger oder mehr hervortretendem Jochbein. Es war, als sei es das Bestreben der Bildhauer gewesen, auf die Eigenart jedes Einzelnen im Gemenge der Tausenden hinzuweisen, während sie die Könige im Verlust des Persönlichen dargestellt hatten, gleichsam verdammt als Gesalbte. Auf ihren Felstürmen, erzogen zur Jenseitigkeit, lächelten die Gotthaften zur Lebenszeit schon als Tote. Ihre Untertanen jedoch hatten gelebt, ein jeder für sich. Gemeinsam waren sie dem Tod entgegengegangen, hatten im Gleichschritt das Knie angehoben, den Fuß vorgesetzt. Die geheiligten Despoten hatten von Anfang an den Tod überwunden. Die Unzähligen, deren Fäuste sich um den Schwertgriff, den Lanzenschaft ballten, hatten in erhitzter Körperlichkeit den Tod vor sich, wie ihre Herzen schlugen die Ruderer, deren bezopfte Köpfe über die Bordkante lugten, den Takt des Todes. Und hier, wo der Kunstverstand das Gewässer im Querschnitt zeigte, mit Fischen und Krokodilen um den Rumpf der Schiffe, kam eine winzige Gruppe von Schwimmern der Lebendigkeit am nächsten. Sie tauchten unter den Kiel, das Heck des feindlichen Schiffs, um das Steuerblatt, die Ruder abzubrechen. Wie hatte sein Gesicht den Archäologen an die lächelnden Gesichter in der Bergpyramide erinnern können, fragte er sich in der Nacht, als er nackt von Mücken umsurrt auf der Matratze lag. Glaubte er sich denn nicht den Soldaten näher, in ihren immer wiederkehrenden Haufen, oder gehörte er beiden an, den Obern und den Untern? Und er hätte sich noch einmal durch das Tor des Todes zum Orakel von Bayonne begeben wollen, war aber zu müde, vermochte kaum sich zu erheben und zum Fenster zu treten. Er sah in die Schwärze, und es überkam ihn ein Schauder. Vielleicht war er ein Göttlicher gewesen, der zu den Sterblichen hinabgestiegen war. Und als wir, ohne dass ich es bemerkt hatte, durch den Wasserpark gekommen waren, am Odenplan standen, sagte er, in dieser Nacht sei er verrückt geworden, in einem solchen Grad, dass er den Tod nie mehr scheue. Und dies sei ihm zugestoßen vor Morgengrauen, ehe er von seinem Reiseleiter abgeholt wurde zur Betrachtung des von der aufgehenden Sonne getroffenen Haupttempels Angkor Wat. Eigentlich habe er nichts mehr sehen wollen, sagte er, habe geglaubt, neue Eindrücke nicht mehr aufnehmen zu können. Halb ohnmächtig habe er sich vom Wagen führen und betäubt zurückgelehnt, zum Tor des Deichwegs bringen lassen, der sich terrassenförmig gegliedert zu dem in ungeheurem Becken liegenden Bauwerk erstreckte. Zuerst habe er im Dunst nur die Gerade des hochgemauerten Wegs wahrgenommen, mit der noch ungewissen breiten Kolonnadenfront dahinter und den Türmen, die in ihrem stufenweisen Anstieg zur Mitte wieder die Pyramidenform bildeten. Dann, als die rote Scheibe der Sonne hinter Mittelturm auftauchte und gleichzeitig das Schrillen der Zikaden einsetzte, wurde er wach. Und nun schritten sie, während die Sonne die Filigranringe an den Turmhelmen zerfließen ließ, dem erhöhten Wegkreuz vom mittleren Portal entgegen. Freitreppen, bewacht von aufgerichteten Löwen und siebenköpfigen Schlangen, führten rechts und links hinunter zum flachen, nur hier und da von rauem Gras und Gebüsch bewachsenen Grund. Weiter entfernt lagen kleinere Vortempel und Bassins in niedriger Eindämmung. Die gesamte Ebene wurde im Viereck umschlossen von Mauern. Der aus zermahlenen Steinen gefestigte Boden hatte das Wachsen von Bäumen verhindert. Ein Paradeplatz war es gewesen, wohl auch ein Binnensee, in den zur Regenzeit das Wasser vom breiten Kanal einströmte. Boote konnten den König und seinen Hofstaat zu den Tempelstufen gebracht haben. Die immense Fassade mit der Galerie reichte vom dreiteiligen Eingang zu den Ecktürmen im Norden und Süden. Dem Osten entgegen, in den mittleren Vorbau tretend, dessen Giebelspitze den Beginn der Fluchtlinie bildete, die über die ansteigenden Dachkanten zwischen Kuppeln und Treppentore hinweg auf den höchsten Punkt des zentralen Turms stieß, empfing sie tiefer Schatten, indem sich Einzelheiten des Reliefs, das sich auf der Wand ausbreitete, nicht unterscheiden ließen. Ein Gewühl nur schien dort gebannt, von aufeinander einstechenden, ineinander verbissenen, einander umjagenden Körpern. Sie gingen nach rechts, an den Pfeilern entlang, hinter denen die blendende Helligkeit des offenen Platzes lag, und kamen nach etwa 100 Metern zur Eckhalle, von der der südliche Gang rechtwinklig abbog, von rückwärts beleuchtet. Auch hier zog sich an der mehr als 200 Meter langen, in der Mitte geteilten Wand ein Basrelief hin, zusammengefügt aus großen, ebenmäßigen, schwärzlich polierten Steinplatten. Die Fugen so glatt geschliffen, dass sie kaum sichtbar waren, das an einigen Stellen farbig schimmernde Bild leicht nur hervorgehoben aus seiner überaus genauen Konturzeichnung. In der Nacht waren sie den oft grob gehauenen, doch lebensnahen, in gefährdetem Dasein stehenden Menschen begegnet, aus der letzten Epoche des Reichs, zu Beginn des 13. Jahrhunderts, als sich der Zerfall schon ankündigte, und die Handwerker ihre Meißel und Hämmer weglegten und vieles unvollendet ließen, als die Kraft des Volks in den Heerzügen und im gewaltsamen Bauen vergeudet worden war. Jetzt, bei Tag, wurden sie mit den Werken aus der Klassik des Königtums 100 Jahre zuvor konfrontiert. War Bayonne wild, barock gewesen, so stieg Angkor Wat in hierarchischer Feierlichkeit auf. Im ersten Teil des Wandbilds zogen die Garden aus, so wie sie immer wieder unter den Dynastien der Suryavarman und Jayavarman ausziehen würden, und ihre Haltung war hier noch von keinen Niederlagen gezeichnet. Als stattliche Eroberer gingen sie einher, mit maskengleichen Gesichtern, umrahmt von ziseliertem Kopfputz und geflochtenem Haar. Die Speere mit Widerhaken und ornamentalen Verdickungen hielten sie geschultert. Jede Falte in den gemusterten Röcken und Schürzen war feinstens ausgeführt. Parallele Linien längs der Beine der Krieger und Pferde gaben sowohl Vervielfältigungen als auch Bewegungsverschiebungen wieder. Blumenartige Schirme mit gewellten Rändern stiegen an hohen Stängeln über ihnen auf, sanft umwallt vom Blätterdickicht, die Rundungen der Elefantenrüssel und Elfenbeinzähne, der Schweife und Büge der Rosse, der Schilde und der Helmfedern nahmen das gewundene Linienspiel an den Bäumen auf, und so marschierten sie dahin auf den geraden Bahnen des von Ringmustern übersäten Mauersockels, stellenweise mit Pflanzenfarben bemalt, deren rötliche, bläuliche und goldene Tönungen den Figuren einen metallischen Schein gaben. Voran die Vorhut, unterworfenes siamesisches Fußvolk, das nicht nur im Gegensatz zu der Würde der Khmer mit erschreckenden, tierhaften Fratzen, barbarischem Schmuck und groben Hiebwaffen ausgestattet war, sondern sich auch unter zähnebleckenden Hengsten wüst und unflätig gebärdete. Diese Wand sollte den Betrachter von der Überlegenheit und Unbesiegbarkeit der Palastbesitzer überzeugen. Auf das weltliche Triumphieren aber folgte, nach der Unterbrechung durch die Mittelhalle, das Göttergericht, das die Toten in 2 Ströme teilte. Oben gingen sie eiligen Schritts mit Urnen und Schreinen ins Paradies ein, unten wurden sie in die Hölle verstoßen. Und da füllte sich nun, nachdem der Weg in den Himmel schnell abgetan war, die lange, karge Uplandsgata mit den Erscheinungen aus der Unterwelt, wie sie sich eingeätzt hatten in das Denken des vom Wahnsinn heimgesuchten, der Disziplin doch ergebenen Spanienkämpfers und Zahlmeisters der deutschen Partei. Und schwarze Vögel jagten hin über die nackten Verdammten, die von Henkersknechten an Stricken um Hals oder Füßen gezerrt wurden. Ein einziger Schrei des Entsetzens, sinnlos flehend, warfen sich manche nieder, nur um vorwärts getreten, vorwärts geprügelt oder angefallen zu werden von Panthern. Festgeknüpft an den Händen oder kopfüber hingen sie im Geäst, mit zerzaustem Haar, struppigem Bart, umschwirrt von kleinen, die Zunge herausstreckenden Teufeln, die ihnen kreischend die Folter im Höllengrund ankündeten. Dort brannte das ewige Holzkohlenfeuer. Nie würden sie erlöst werden aus dem beißenden Rauch. Wieder und wieder würden die Geister mit den großen, runden Augen, den grauenhaften, gemalten Mündern, Hiebe mit ihren flammenden Schwertern austeilen. Immer wieder, sagte er und wischte sich die Stirn, würden die abgetrennten Glieder von den Leibern fliegen, anwachsen, fliegen, immer wieder, mit dem gleichen, gellenden Schmerz. Im Sausen der Schwerter und Huschen der Flammen waren wir vorbeigegangen am Haustor Nummer 77. Auf dem gewölbten Fensterbrett der Wohnung im Erdgeschoss stand der kleine, rosafarbene Flamingo aus Zelluloid, als Zeichen, dass dem Besuch nichts im Weg stand. Stahlmann aber zog mich weiter, in Richtung Vanadis Weg. Er wollte mir, ehe wir zu Rosna gingen, noch das Schlussbild schildern, wie es sich ihm vom Mittelturm aus gezeigt hatte. »Denke dir zunächst«, sagte er, »das Durchschreiten der Höfe, die nach innen zu schmaler werden zwischen den Pfeilergängen, immer wieder eine kreuzförmige Mittelhalle und Stufen zu höher gelegenen Kolonnaden hinauf, bis aus den im Viereck verlaufenden Fluchten quadratische Schächte werden, von denen aus es hinaufgeht zum Hauptturm. Von den Pfahlbauten her hatte die Architektur sich entwickelt. Holzschnitzer waren es gewesen, die hier in Stein gearbeitet hatten. Die Säulen an den Galerien waren wie gedrechselt, dicht gerillt, regelmäßig anschwellend und sich verdünnend erhoben sie sich zwischen den tragenden Wänden, die von Rosetten durchwoben waren, und neben ihnen standen, von gleicher Breite und Form, die Stäbe des Lichts, in fortwährendem, gleißendem Kontrast. Und wie die gewellten schwarzen Schatten abwechselnd mit den weißen Sonnenstreifen die Quadern des Bodens in den Gängen auflösten, so nahmen auch die vielfach gebrochenen Profile der Rahmen am Fuß der Sockel und am Deckenansatz den Mauern die Schwere. Die aus der schanzengleichen vorletzten Terrasse emporwachsenden Ecktürme ließen, zusammen mit den beiden rückwärtigen Türmen, durch kunstvolle Verschiebungen der Zapfen an den übereinander gestülpten Kronen den Eindruck entstehen, als neigten sie sich leicht dem größeren Turm in der Mitte zu, was die Pyramidenform der Gesamtheit hervorhob. Diese Pyramide war eine gedachte. Sie stellte sich dar als ein teilweise durchsichtiges Gehäuse, dessen imaginäre Kontur über die Spitzen aller von den Seiten her anwachsenden Türme gezogen wurde. Das Gebilde lebte von einer Überwindung des Kompakten. Die Zwischenräume waren von gleicher Bedeutung wie das Erbaute. Wie die vier vorgestellten Dreiecke sich aneinander fügten, so gingen unsichtbare Linien aus von den Vorsprüngen am Hauptturm, die sich, da der Beschauer geblendet die Augen zusammenkniff, mit den Fäden des Sonnenlichts verknüpften, um dergestalt dem rötlich und silbern schimmernden, halb stofflichen, halb körperlosen Bauwerk sein Volumen zu geben. Ehe sich das von vier immer breiter werdenden Giebeln überragte Portal des Mittelturms erreichen ließ, musste eine fast senkrechte Treppe, deren Stufen nach oben hin höher wurden, erklommen werden. Dann führte der Weg durch Grotten und Hallen, bei jedem Schritt vorbei an Göttern und Göttinnen, die mit ständig veränderter Gestik zum Verweilen auffordern wollten, von Absatz zu Absatz, zum Altan am höchsten Kuppelring, wo sich vor ihnen, die an die Brüstung traten, die Grade, die sie früher beim Eintritt in die unteren Propyläen wahrgenommen hatten, nun in entgegengesetzter Richtung ausdehnte, längs der Dachsattel der vorderen Pavillons und des Wegs über das Hofbecken und den umgrenzenden Kanal und weiter als weißer Strich durch die Rodung im Urwald und hinein in die Tiefe des Flachlands, das am Horizont verdampfte. Von der Ebene her waren die Bauten ersonnen worden. Erst hatten die Könige ihre Untertanen dem Boden Fruchtbarkeit abgewinnen lassen, ihre Ingenieure, geschult an der hydraulischen Kultur des östlichen Reichs Funan, hatten die Armeen der Arbeiter und Sklaven dazu angetrieben, vom Tonle Sap Kanäle zu ziehen durch das knapp überm Seespiegel liegende Land, die Ausschachtungen zu befestigen und miteinander durch schmalere Läufe zu verbinden, Schleusen, Bassins, Staudämme und Zufahrtsstraßen anzulegen, Wälder zu fällen, das zur Regenzeit ansteigende Wasser mit Treträdern und Rohren zur Verteilung zu bringen, den Reis zu setzen und zu ernten. Und nach jahrhundertelangem Speichern von Gütern wurde der Wunsch geweckt, die Leistungen zu lobpreisen und den Göttern Dank zu sagen. Aus der weiten, immergrünen Fläche, in der die Siedlungen sich an die Gewässer anschlossen und anwuchsen zu Städten, stieg der Traum von Schöpfungen auf, die sich als Wahrzeichen des Überflusses von den praktischen Tätigkeiten absonderten und zur Huldigung an eine geistige Welt wurden. Was die Menschen angebaut hatten, war auch ihnen zuteil geworden. Doch was sie jetzt nach religiösem Ritual zusammentragen mussten, diente nur noch den Regenten zur Selbsterhöhung. Immer weniger, um Nahrung zu erzeugen, mehr und mehr, um die Monumente königlicher Macht entstehen zu lassen, zogen sie mit Kähnen, Karren und dem Joch hin und her in rechtwinklig verlaufenden Richtungen, um den Sandstein unter der Erdschicht bloßzulegen, zu brechen, zu sägen, zu schleifen, zu verfrachten, und um mit blutenden Händen den Alleinherrschern und ihrem priesterlichen Stab die Paläste zu bauen, in denen sie wohnen wollten. Jayavarman der Zweite begann, Ende des 9. Jahrhunderts, mit dem Bauen. Suryavarman, der Erste seiner Dynastie, legte im Jahr 1000 den Grund zu den Tempelburgen von Angkor. 150 Jahre später, nach dem Aufstieg und Fall anderer Geschlechter, erhob sich unterm zweiten Suryavarman Angkor Wat, diese Nachbildung des fünfgipfeligen Heiligenbergs Meru im Zentrum des von Astronomen errechneten Universums. Eine Millionenstadt breitete sich aus mit ihrem Geflecht von Kanälen und Avenuen, ihren viereckigen Parkanlagen, Gärten und Teichen, ihren Wasserwerken, Verwaltungsgebäuden, Magazinen und Arsenalen, ihren Märkten und Aufmarschplätzen. Keine Straße, die nicht genau nach Norden und Süden, nach Osten und Westen verlief. Keine Fassade, keine Reliefwand, keine Skulpturgruppe, die abwich vom vorgeschriebenen Muster. In starrer Ordnung lag das alltägliche Leben als vollendete Komposition zum Wohlgefallen der Obern. Nichts Zufälliges gab es hier, keine Diagonale, in das Wesen eines jeden, der hier ansässig war, drang die Gewissheit eines unabänderlichen Daseins. Niemand vermochte hier Aufruhr empfinden. Was hier entstanden war, war die erste totalitäre Stadt. Die erste absolute Unterwerfung aller Einzelnen unter das Regime einer Kaste, die so selbstbewusst war, dass sie sich göttlich nannte. Existierten die Bewohner nur in der Zucht, so gaben die Könige sich überirdischen Ausschweifungen hin. Die Baumeister, mit ihren während eines Jahrtausends im Geiste Vishnus, Shivas und Buddhas gewonnenen meditativen Fertigkeiten, schufen eine Kunst, die nur für die Eingeweihten und schließlich nur für sich selbst da war. Denn wie sie ihre Erbauer demütigte, indem sie sich ihnen unnahbar machte, so setzte sie sich auch über die Auftraggeber hinweg. Die Könige, die sich heilig gesprochen hatten, waren dennoch sterblich. Die Pracht wurde ihnen nur verliehen, sie würden vergehen, jene aber würde weiter bestehen. Ihre Sinnlichkeit war grausam. Ihre Erhabenheit war erkauft mit Fron. Wieder, wie in anderen Reichen, die Sklaven hielten, wurde dem Menschenverschleiß eine Essenz abgewonnen, die das Höchste an Verfeinerung bot. Die Kunst fragte nicht, welche Qualen sie ermöglicht hatten, und auch die Meister und die geübten Handwerker dienten nur, sie entstehen zu lassen. Sie folgten einem Prinzip, nachdem die Form sich mittels ihrer Hände vollendete. Das Einzigartige wuchs hervor aus der Ehrfurcht und dem Schrecken des Volkes, und es wurde dem Volk zum Denkmal einer noch tieferen Erniedrigung und Zerknirschung. Und wie sie den Arbeitenden die Kräfte raubte, so machte sie die Könige zum Opfer, sog ihnen den Reichtum aus, denn sie bauten sich 100 Jahre lang zu Tode. Und kurz vor ihrem Niedergang kratzten die Namenlosen, die nun mit ihnen ins Verderben gerieten, noch etwas von ihrem Dasein in den Saum des letzten Tempels ein, im Versuch, das Geleistete für sich zurückzuerobern, und dann, nach dem Zerfall des Reichs, der Verödung der Stadt, machte sich der Urwald, der so lange mit Gewalt zurückgehalten worden war, über das Erbaute her, umschlang es mit seinen Wurzeln, seinem Blätterdickicht, verwandelte in Kürze die Denkmäler eines tyrannischen Geists zu wilder Natur, aus der sie erst ein halbes Jahrtausend später von neuen Eroberern hervorgeholt wurden, um vereinsamt, fremdartig, weltabgewandt, die Armut und fortwährende Verknechtung des Landes noch einige Jahrhunderte oder Jahrtausende zu überdauern. Bajon mit seinen Steingesichtern stieß im Norden aus den Gipfeln der Riesenbäume empor. Das Dröhnen der Zikaden lag über der ausgestorbenen, flimmernden Weite und über der Upplandsgata, die wir nun wieder hinabgingen. Solche Visionen von Begegnungen, Reisen, Entdeckungen widersprachen dem Bild, das Funk von ihm hatte. Er hielt ihn für unfähig, Erlebtes so zu schildern, dass es fassbar wurde. Er traute ihm sorgfältige Überlegungen nicht zu. Und Rosner hätte für seine Ausschweifungen kein Verständnis gehabt. Zu ihm kam man nicht, um sich mit Dingen abzugeben, die außerhalb des fest umrissenen Aufgabenkreises lagen. Allenfalls musikalische Untermalung war zugelassen. Wie es gerade kam, die ganze Skala vom Schlager bis zur Symphonie, welche Motive sich auch anboten, immer stimmte er ein, pfeifend, summend, nickend. Und doch fragte ich mich, ob nicht das Tönen ihm das Atmen erleichterte, ob das für ihn nicht zum Vibrieren der Nerven gehörte, in dem die Gedanken entstanden. Funk hatte ein paar Mal schon den Lautsprecher abgeschaltet. Rosner hat ihn gleich wieder angedreht. Es war, als habe er seine eigene Handbewegung gar nicht bemerkt. Die Bewegung geschah so automatisch wie das Schneiden der Schere in die Zeitungsseiten, das Sichten der Artikel, das Aufstapeln nicht mehr benötigter Papiere, Bestandteil eines aufeinander abgestimmten, ineinandergreifenden Vorgangs. Es klapperte und prasselte in der winzigen Kammer, was wir lasen und besprachen, gehörte immer dem von Funk bestimmten Thema an. Die Beunruhigung, die spürbar wurde, war nicht nur auf die Enge, das fortwährende Aneinanderstoßen der Personen zurückzuführen, sondern auch auf das Gefährliche der Situation. Es war gegen alle Regeln, dass wir uns zu viert in einem Versteck, das zudem von besonders konspirativer Art war, versammelt hatten. Rosners Gegenwart aber war notwendig, und er, der mehr und mehr in sich zusammengesunken war, ließ sich nur noch schwerlich an einen anderen Ort bringen. Rosner, am Kopfende des Tisches, hatte seinen Stuhl mit ein paar Telefonbüchern erhöht. Ich saß neben Funk auf dem Bett. Stahlmann nahm mit den Ellbogen die gegenüberliegende Seite des Tisches ein. Seine Knie drückten sich gegen unsere Knie. Stöße von Büchern und Zeitschriften ringsum. Die Wände bedeckt mit Landkarten und zahllosen, mit Nadeln befestigten Zetteln. Bischofs Annonce im Völkischen Beobachter war erschienen, als bereits zwei neue Kuriere nach Deutschland geschickt worden waren und ein dritter kurz vor der Abreise stand. Den kleinen Text, dass Hilfe für frauenlosen Haushalt benötigt werde, hielt Rosner zwischen Daumen und Zeigefinger unter den grünen Glasschirm der tief herabgezogenen Deckenlampe. Die Köpfe beugten sich vor, die warmen Atemzüge vermischten sich, die schwarz umrandete Warnung vor weiteren Ausfahrten war da, Welter und Wagner aber hatten das Meer schon hinter sich. Mit Hilfe schwedischer Freunde waren die beiden internierten Welter und Sager bei Nacht aus dem Lager Längmora entkommen, die Bewacher waren mühelos abzulenken gewesen, die Stacheldrähte am Feldweg leicht zu überwinden, außerhalb des Gehöfts wartete das Auto. Wahlström, der Verbindungsmann, hatte die Ankunft Welters in Rotterdam gemeldet. Wagner, der die Reise früher schon einmal gemacht hatte, war nach Lübeck gelangt. Und in Gävle lag das Frachtschiff Fredmann, mit erfahrener Besatzung bereit, Saga aufzunehmen nach Hamburg, wo ein Zusammentreffen mit Wagner vereinbart worden war. Funk hatte sich, bei der sich verzögernden Nachricht von Bischof, entschieden, auch Saga auf die Reise zu schicken. Nach der Herstellung von Kontakten in Holland sollte Welter zu Wagner und Sager stoßen und sich dann nach Berlin begeben, während Wagner und Sager sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Lübeck einfinden sollten, um von den Seeleuten nach Schweden zurückgebracht zu werden. Trotz Bischofs Notsignal musste Sagers Abfahrt stattfinden. Er hätte in Gävle, 2 Stunden von Stockholm entfernt, erreicht werden können, doch da er zum festgesetzten Termin in Hamburg erwartet wurde, und er beauftragt war, Funks eigene Reise vorzubereiten, musste der Plan eingehalten werden. Funk schob das kleine Stück des Völkischen Beobachters mit den Zeilen, die er selbst formuliert hatte, beiseite und breitete das Blatt, auf dem die Schiffsabgänge und Daten der Verabredungen verzeichnet waren, vor sich aus. Das Fenster war geschlossen, der Vorhang zugezogen, Die Luft war stickig. Von der Küche her waren die Stimmen der Wohnungsbesitzer zu hören. Ihre Schatten verschoben sich auf dem dünnen Tuch, mit dem die Glasscheiben der Tür bespannt waren. Dass Funk reisen wollte und sich damit über Bischofs Erkenntnisse hinwegsetzte oder sie für unmaßgeblich erklärte, gab den Zusammenstellungen auf dem Papier wieder etwas Beliebiges. Mehrfaches Erwägen und Verwerfen seiner Reise, wie auch der Reise Arndts und Stahlmanns, waren vorangegangen. Abwechselnd wurde den Unternehmen mal Zuversicht, mal Zweifel entgegengebracht, dass sie stattzufinden hatten, aber war unausweichlich. Den Drang zu rauchen, zerbiss Funk am Mundstück der Pfeife. Immer wieder griff er zur Zündholzschachtel mit dem kleinen, nackten, der Sonne entgegenmarschierenden Kind oben auf, und Rosner drückte ihm die Hand weg, worauf der Radioapparat zum Verstummen gebracht und wieder eingeschaltet wurde. Diese Stube, 3,5 Meter lang und 2 Meter breit, hoch wie ein Schacht, über dem grünlichen Lampenschein dunkler werdend, die Decke war nicht mehr auszumachen, diese Gruft war das Hauptquartier der Partei im Untergrund. Ein provisorisches Quartier für ein paar Stunden nur, um wieder aufgelöst zu werden und die Anwesenden in einzelne Grüfte zu entlassen. Und so war es überall. Verkrochen saßen einer oder zwei, und viel schon war es, wenn sie zu dritt waren. Hier zugegen waren der Vertreter des Zentralkomitees, beauftragt mit der Kontrolle der Abschnittsleitung, der alteingesessene Redakteur des Sprachrohrs der Komintern, der Verwalter der Kasse und zugleich Feldhauptmann der Partei, und diese genügten, um den Anweisungen, die den Zellen im besetzten Land überbracht werden sollten, ein besonderes Gewicht zu verleihen, auch wenn sich die Ergebnisse erst viel später erkennen ließen. Für Stahlmann war das Warten in der Ungewissheit wohl am quälendsten. Ohne Zugang zu einem Trupp konnte er sich Aktionen nicht vorstellen. Er konnte sich nicht begnügen mit der Übersendung von Flugblättern, Aufklärungsschriften, politischen Programmen, wie sie von Funk, Rosner, Arndt und anderen verfasst worden waren. Wollte eingreifen an Ort und Stelle. Er hatte mir einmal die Geschichte Gallegos berichtet, wie dieser sie ihm erzählt hatte, als er sich nach der Auflösung der internationalen Brigaden an Bord des sowjetischen Schiffs auf der Überfahrt nach Leningrad befanden. Viel von seinem eigenen Wesen hatte er in dem abenteuerlichen Bericht hinzugefügt, und nicht von ungefähr brachte er jetzt den Wunsch des Spaniers zur Sprache, zurückkehren zu wollen in sein Land und sich lieber dort in einen Winkel zu verkriechen, als in der Fremde zu Scheintätigkeiten verurteilt zu sein. Diese Ungeduld wurde von Funk zurechtgewiesen. Obgleich sein eigenes Verhalten von gleicher Zwiespältigkeit war wie das von Stahlmann und Arndt, als es um die Reise ins Land ging, bestand er darauf, dass die Bedingungen nun als günstig anzusehen seien. Zur Beurteilung der Lage wurde ein Vergleich angestellt zwischen dem Umfang der feindlichen Macht und dem der Gegenkräfte. Auch wenn die letzteren geringfügig waren, so waren sie doch nach der Vernichtung der Arbeiterparteien den unablässigen Verhaftungen, Folterungen und Ermordungen von außerordentlicher Bedeutung, dass sich immer noch Nachrichten durchgeben, Verfolgte unterbringen, Parolen an die Mauern malen, Sabotageakte begehen und Parteizellen zusammenhalten ließen. Ein Aufgeben jetzt käme einer Vernichtung aller bisherigen Bemühungen gleich. Der Hauptkampf fand statt auf den Schlachtfeldern. Im Osten, was sich jetzt dort nach den ersten Rückzügen, den großen Verlusten verschanzte, könnte sich allmählich bei anwachsender militärischer Stärke auf die ausgedehnten Fronten der Angreifer auswirken, sie zum Stillstand und zur Entmutigung bringen. In dem Grad, in dem der Schwung des Feinds sich abnutzte, sollte sich auch im Innern seines Landes, das sich immer noch unbesiegbar glaubte, ein ständiges Flüstern und Sticheln, ein leises Rütteln und Untergraben bemerkbar machen, allein die Ausdauer derer, die sich im Untergrund verborgen hielten und deren Anzahl nicht errechnet werden konnte, die aber überall Verbündete zu haben schienen, war schon eine Beeinträchtigung der militärischen Hoffnungen. Bei den ersten spürbaren Niederlagen im Feld, sagte Funk, würde auch die Selbstsicherheit der Bevölkerung erschüttert werden. So war er auch bereit, die Zurückhaltung, die er sich bisher auferlegt hatte, fallen zu lassen und dem Gedanken an die Reise ins Land, an das Ende des Stillstands, der die Wartenden plagte, nachzugeben. Und im selben Augenblick, indem er das sachliche Erwägen als Richtschnur aufgegeben hatte, drängten sich die alten Verdächtigungen und bedrohlichen Anspielungen wieder in das eben noch ruhig verlaufene Gespräch. Hervorgerufen durch Bischofs Bescheid, wandte er sich im Zorn gegen Arndt, der früher die Bezichtigung vorgebracht hatte, Wagner unterhalte Beziehungen zur britischen Botschaft. Er trete für Wagner ein, rief er, und Rosner gebot ihm zischend, die Stimme zu dämpfen. Wenn Arndt daran festhalten wolle, fuhr er fort, dass Wagner ein britischer Agent sei, so könne er darin nur die Verunglimpfung eines Genossen sehen, der in den Augen einer bestimmten Gruppierung zu lange an der Volksfrontlinie festgehalten habe. Gerade Mitarbeiter wie Wagner würden jetzt gebraucht, dass darauf ankomme, sich über enge Parteipolitik hinwegzusetzen und Oppositionelle in allen Kreisen für ein Bündnis zu gewinnen. Rosners Erstaunen bei Funks Rede war groß und nahm noch zu, als der Bevollmächtigte sich an Stahlmann wandte und ihm vorhielt, dass er gegenüber dem sowjetischen diplomatischen Apparat auf unzulässige Weise auftrete. Er habe sich auf die ökonomischen Transaktionen zu beschränken und keinerlei Einblicke in die innerparteilichen Tätigkeiten zu ermöglichen. Er wünsche nicht, dass ihn durch Stahlmanns Vermittlung Vertreter der Botschaft aufsuchten, um ihm Direktiven für die operative Leitung in Deutschland zu geben. Das Streichholz flammte auf, die Pfeife qualmte. Rosner löschte die Lampe, schob die Gardine zur Seite und öffnete das Fenster. Der laue Dunst von Erde und feuchtem Laub strömte ein. Aus dem Efeu an den Hoffassaden leuchteten die Fenster der Küchen- und Treppenaufgänge mit schemenhaften Figuren, die hinauf- und hinabstiegen oder zusammengerückt bei der Mahlzeit saßen. Auch nebenan saß man um den Küchentisch, getrennt von uns und doch zu unserem Schutz. Es gehörte zu den Aufgaben der Helfer, uns wie unbeachtet zu lassen, auch wenn wir ihnen mit Stimmengewirr und plötzlichem Schweigen ständig nah waren. Wenn wir sie riefen, waren sie sogleich zur Stelle und warnen würden sie uns beim geringsten Anzeichen von Gefahr. Dann ginge es hinaus durchs Fenster, hinüber ins Hofgebäude, mit Rosner auf dem Rücken, durch Tore und Flure, zur Westmanngata, wo das Automobil des Wohnungsbesitzers bereitstand. Immer wenn wir verstummten, begann dieses gebannte Lauschen, das eigentlich immer da war, als ständige Bereitschaft zur Flucht. Dies war unser Leben, dieses Lauern, mit geschärften Sinnen, dieses Warten auf den Sprung, denn was uns an Waffen fehlte, an Geschlossenheit, musste ersetzt werden durch Beweglichkeit, durch schnellstes Zurückweichen in neue Hinterhalte. Und hatte die Spannung eben noch zu gereizten Auseinandersetzungen geführt, so stellte sich beim Eintreten der Stille jener Zusammenhalt her, der alle Meinungsverschiedenheiten vergessen und nur das Gemeinsame noch gelten ließ. Wie oft zuvor sah ich alles, womit ich mich befasste, als eine einzige zusammenhängende Anstrengung, die Behinderungen zu überwinden. Und hier bestanden keinerlei Widersprüche zwischen politischen und künstlerischen Handlungen. Jedes Ausdrucksmittel diente der Möglichkeit, zu verstehen, zu urteilen, zu verändern. Bischofs Reise, Hodans Kampf gegen die Krankheit, Rosners Geduld, die Bemühungen meines Vaters, die Würde seiner Arbeit aufrechtzuerhalten. Stahlmanns Großzügigkeit, mit der er mich, um mich in meiner eigenen Suche zu bestärken, in seine Träume sehen ließ. Funks, Arndts Grübeln und Brüten über den Planzeichnungen eines Verbindungsnetzes. Und all das, was drüben im Land, wie wir sagten, in den Höhlen entworfen wurde, es gehörte jener Gemeinschaft an, in der nicht nach der Art, sondern der Zielrichtung unseres Tuns gefragt wurde. Und in der das Durchhalten der vielen, das Beste, was ein jeder zu leisten vermochte, den untrennbaren Wert ausmachte. So legten wir in unseren kleinen Gruppen vielleicht den Grund zu dem, was ich Münzenberg als Kulturrevolution vorgestellt hatte. Der Taxifahrer und Amateurboxer Algot Pettersson und seine Frau, Kellnerin im Bierlokal Tranan, nebenan in der Küche, die seit 2 Jahren den Vertreter der Kommunistischen Internationale bei sich versteckt hielten, die Seeleute Wahlström, Larsson und Pontan, die im Hafen von Gävle für Sagers Unterkunft auf der Fredman sorgten, und viele andere Arbeiter in diesem Land trugen mit ihrer selbstverständlichen Beharrlichkeit zur langsamen Umwälzung bei. Funk klopfte die Pfeife aus, Rosner schloss das Fenster, zog die Gardine zu, drehte die Lampe an. Die Besprechung konnte fortgesetzt werden. Fortan, sagte Funk, würde die Partei sich unabhängig entwickeln müssen. Und dies bedeutete nicht Abwendung von der Sowjetunion, sondern Anpassung an neue Gegebenheiten. Mit dem Nichtangriffspakt sei die Komintern praktisch bereits aufgehoben worden. Ihre wichtigsten Aufgabe, dem Kampf gegen den Faschismus, nach außen hin beraubt, und dies zu einem Zeitpunkt, da die Gegenwehr am notwendigsten gewesen wäre, hätte sich die Partei mit ihrer Isolation abfinden müssen. In Frankreich, wie in Norwegen, habe die Partei sich selbst aus jeglicher Aktion ausgeschaltet und sich damit auf Jahre hin ihrer politischen Grundlagen beraubt. Wenn wir trotz des Nichtangriffspakts dennoch die schwerste Last im illegalen Kampf weitertrügen, sagte er, so habe dies wohl das Prinzip des proletarischen Internationalismus lebendig gehalten, nicht aber der Organisation die Reserven zugeführt, die sie für einen Wiederaufbau benötige. Wir hätten der Forderung, der Sowjetunion noch eine Periode des Waffenstillstands zu verschaffen, zugestimmt, wohl wissend, wie verheerend sich dies auf uns auswirken würde. Jetzt, da wir wieder offen vom Hauptfeind reden könnten, müssten wir auch zu einer neuen Einschätzung der Rolle der kommunistischen Parteien kommen. Die Komintern, die längst nicht mehr von der Weltrevolution spreche, trete heute ein für den Vaterländischen Krieg, den bewaffneten Volkskrieg, die Aktionseinheit der patriotischen Kräfte und bei der Wiederaufnahme der Parolen für einen breiten Zusammenschluss habe die Partei nach einem festen Plan, in den nicht mehr als imperialistisch und kriegstreiberisch, sondern als demokratisch bezeichneten bürgerlichen Staaten zu suchen. Ohne gegenseitige Verständigung und Einigung könne die Partei nicht mehr existieren. Und die Voraussetzung dafür sei das Wegräumen des Misstrauens, das ihr seit Kriegsbeginn entgegengebracht werde. Zu zeigen habe sie, dass sie die Allianz mit allen fortschrittlich Gesinnten, auch innerhalb des Bürgertums, ernst nehme. Mit ihrer Arbeit entlastet die Partei die Sowjetunion, doch nicht um sich, wie es die Bestrebung der Verbindungsleute zu sein scheine, den sowjetischen Anweisungen unterzuordnen, sondern um Selbstständigkeit in ihrem befreiten Land zu erreichen. Nach den Verlautbarungen Dimitrovs, Manoliskis, Doljatis sei die Zukunft der Parteien so zu verstehen, dass sie ihre Politik nach den besonderen Klassenverhältnissen und Bündnismöglichkeiten im jeweiligen Land zu betreiben hätten. Ob daraus wieder eine Weltbewegung werden könne, sei dahingestellt. Gegenwärtig hätten wir davon auszugehen, dass die Kontakte zwischen den Parteien erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden seien. Und nun zu dem, was wir uns unter der Lage im Land vorstellen könnten und was bei jedem erhaltenen Rapport neue Fragen aufwerfe, die dann immer wieder die Überlegung weckten, dass man sich selber dorthin aufmachen, mit eigenen Augen das Vieldeutige sehen müsse. Bei dem Augenzeugenbericht, der mir vor kurzem zugekommen war und den ich jetzt wiedergab, hatte auch ich den Wunsch verspürt, das Bild von Berlin, das ich besaß, mit der Stadt der Gegenwart zu vergleichen. Ich verstand Bischof, Henke, Funk, die es dazu trieb, die Realität dessen zu suchen, was nur noch als Traum in ihnen vorhanden war, verstand dieses Drängen, wieder Übereinstimmung mit etwas seit langem Verlorenen herzustellen. Die Aufgabe, Material hinüberzubringen, Mitteilungen über die Arbeit im Untergrund machen zu können, habe im Vordergrund gestanden. Alles, was darauf aus war, Erfahrungen einzuholen über die Kontinuität der Gedankenbeziehungen zwischen Menschen, die einander einst nahestanden, dann voneinander getrennt worden waren, habe verleugnet werden müssen zugunsten sachlicher Beobachtungen. Trotzdem war allein die Vorstellung, sich auf den Straßen zwischen den Gebäuden zu bewegen, wo unser Bewusstsein geprägt worden war, überwältigend. Der Plan aber, die Person des schwedischen Ingenieurs Niemann, mit allen Papieren, die er mir zur Verfügung stellen wollte, zu übernehmen, um mich als Kundschafter zu betätigen, wurde abgewiesen. Eine Begegnung mit meinen Freunden Heilmann und Coppi, wie ich sie mir schon vorgestellt hatte, würde nicht stattfinden dürfen. In Allingsaß, wo ich meine Eltern besuchte, hatte ich niemanden getroffen, der Textildruckerei, deren Laboratoriumschef er kannte. Für einige Wochen von seiner Arbeit in der chemischen Fabrik Grünau beurlaubt, wenig älter nur als ich, von gleicher Größe, ähnlichem Aussehen, hat er mir seinen Pass gestempelt mit der Genehmigung zur Wiedereinreise nach Deutschland und der gültigen Arbeitserlaubnis überlassen, nur das Foto hätte ausgetauscht werden müssen. Stahlmann hielt das Dokument in Händen, überprüfte die Angaben. Das Einfügen eines neuen Passbilds hätte keine Schwierigkeiten bereitet. Auch hatte ich neben den persönlichen Daten gelernt, was ich bei einem Verhör an Grundsätzlichem über chemische Reinigungsverfahren, Zellwollverarbeitung, Kunstseidenpräparation wissen musste. Ich hatte niemals Zeugnisse, Lehrbücher und andere technische Unterlagen erhalten. Stahlmann als Fälscher von Pässen, Fachmann für Mikrofotografie und Geheimschriften, vertraut mit chemischen Prozessen, hatte mich plötzlich, niemands Aufzeichnungen überfliegend, am Oberarm gepackt und gefragt, woraus Seife bestehe. »Aus den Alkalisalzen höhere Fettsäuren«, hatte ich geantwortet. »Ich solle höhere Fettsäuren nennen. Palmitinsäure, Stearinsäure. Wie Seife gewonnen werde. Zum Beispiel durch Neutralisation einer Fettsäure auf der Basis von Natriumhydroxid. Ob ich wisse, was Indikatoren seien? Lackmuspapier, Phenolphthalein, Methylviolett.« Das halberstickte Gelächter Rosners, das versteinerte Gesicht Funks bedeuteten einen gespenstischen Richtspruch, und Stahlmann hatte mit seinen Fangfragen auch nur auf die Verstiegenheit meiner Absichten hinweisen wollen. Und doch ließ mich beim Versuch, etwas von dem, was niemand zu Hause bei meinen Eltern geschildert hatte, den Parteifunktionären vorzutragen, der Gedanke an die schon bis zur Schwelle der Wirklichkeit vorgerückte Reise nach Berlin nicht los. Bei der Begegnung mit Niemann hatte sich eine eigentümliche innere Übereinstimmung gezeigt. Er, der seit Oktober 1940 in Deutschland gearbeitet hatte, war von seinem Alltag als Textiltechniker immer weiter abgerückt, in ein Gebiet, in dem das Schreiben zu dominieren begann. Auf seinem Weg von einer Anstellung in Nyborgs Wollfabrik in Norrköping über die von der schwedischen Niederlassung der IG Farben vermittelten Praxis als Detacheur in einer Großwäscherei in Magdeburg bis zur Tätigkeit in den Grünauer Werken war er tagebuchführend zur Einsicht gekommen, dass ihm die Waschversuche mit Spinnstoffen, die Experimente mit seifenartigen Ölen und azidimetrischen Indikatoren nicht mehr genügten. Und in seiner Aufgeschlossenheit für alles Ungewöhnliche war er sogleich bereit gewesen, auf mein Ansinnen, an seiner Stelle nach Deutschland zu fahren, einzugehen. Hatte sich auch bereit erklärt, mir seine Wohnung in Friedenau, Kaiserallee 15, für die Dauer meines Aufenthalts zur Verfügung zu stellen. Ein Telegramm würde mich nach 3 Wochen wegen dringender Familienangelegenheiten nach Schweden zurückrufen. Ich hatte, wie mir schien, bei diesen Planen ebenso wenig unvernünftig gedacht wie alle anderen, die ins Land fahren wollten. Eher kamen mir meine Vorbereitungen sicherer vor als die, die für Henke, Bischof, Wagner, Welter, Sager und andere getroffen worden waren. Und erst später, doch aus anderen Gründen als denen, die mir in der Parteizelle genannt wurden, hatte ich zu akzeptieren, dass es für mich keinen Platz in jener tiefsten Illegalität gab. Zu überprüfen und auszuwerten hatten wir, was von Niemann in unserem Zimmer an der Plangata vorgebracht und auch von meiner Mutter, deren Gesundheitszustand sich seit einiger Zeit gebessert hatte, aufgenommen worden war. Und während ich sprach und sich die Zuhörer Notizen machten und es stiller wurde in der Küche und die Bewohner sich schlafen legten, wurde mir mehr und mehr bewusst, wie der Gesichtsausdruck meiner Mutter sich im Verlauf der Unterhaltung verändert und wieder jene Starrheit angenommen hatte, die bei meinem ersten Besuch so erschreckend gewesen war.